Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's continue. Machen wir weiter. For all this was lavished upon us through the rich experience of knowing him. Denn all das ist uns geschenkt worden durch die reiche Erfahrung, ihn zu kennen, Who has called us by name and invited us to come to him. der uns beim Namen gerufen und uns eingeladen hat, zu ihm zu kommen. Through a glorious manifestation of his goodness. Durch eine herrliche Offenbarung seiner Güte. Peter has a deep, deep understanding of what Jesus did. Petrus hat ein sehr tiefes Verständnis von dem, was Jesus getan hat. Now he's saying all of this. Er sagt, all das. What is all of this? Was bedeutet all das? Everything. Alles. Everything we need to for this incredible life. Alles, was wir für dieses fantastische Leben brauchen. That's the context. Das ist der Kontext. So everything has been lavished upon us, but here is the big question. Uns wurde also alles geschenkt, aber hier ist die große Frage. How can this not become our experience? Wie können wir das jetzt erleben? The Apostle Peter puts a word in there, which is a key word. Der Apostel Petrus fügt hier ein Schlüsselwort ein. It's the word through. Es ist das Wort durch. He says, for all of this was lavished upon us through the rich experience of knowing him. Er sagt, denn all das wurde uns geschenkt durch die reiche Erfahrung, ihn zu kennen. What does it mean? Was bedeutet das? It means in the measure that you know him, in the measure you will experience this too. Es bedeutet, dass du in dem Maße, in dem du ihn kennst, auch diese Erfahrung machen wirst. Hasn't he already said that in verse 2? Hat Petrus das nicht schon in Vers 2 gesagt? That we experience this incredible rich grace and peace through the knowledge of him. Dass wir diesen unglaublichen Reichtum an Gnade und Frieden durch die Kenntnis seiner Person erfahren. Now again he says it's through the incredible experience of knowing him. Jetzt sagt er wieder, dass wir durch die einzigartige Erfahrung, ihn zu kennen, It's all been lavished upon us. mit allem überschüttet beschenkt worden sind. I keep telling people, invest more time to get to know Jesus. Ich sage den Leuten immer wieder, investiert mehr Zeit, um Jesus kennenzulernen. How many people think they know God, but they don't know him? Wie viele Menschen denken, sie kennen Gott, doch sie kennen ihn nicht. They know a religious God. Sie kennen einen religiösen Gott. They know a hard God. Sie kennen einen harten Gott. They know a punishing God. Sie kennen einen strafenden Gott. They know a God that's always upset for them, but in reality doesn't love them unconditionally. Sie kennen einen Gott, der immer wütend auf sie ist, sie aber nicht wirklich bedingungslos liebt. Do you know how I know all this? Weißt du, woher ich das alles weiß? So I was one of those. Weil ich einer von diesen Leuten war. My knowledge of God was so distorted, so twisted, Mein Gottesbild war so verzerrt, so verdreht. that I thought I knew him, and then I found out, oh my goodness, I don't really know him. Ich dachte, ich kannte ihn und dann fand ich heraus, dass ich ihn gar nicht wirklich kannte. So this is why for you to really experience this in a day-to-day life, Damit du ihn in deinem täglichen Leben wirklich erleben kannst, you have to acknowledge it as the truth. musst du es als Wahrheit anerkennen. You have to meditate and write this on your heart. Du musst darüber meditieren und es dir auf dein Herz schreiben. But you always have to invest time into getting to know him better. Und du musst immer Zeit investieren, um ihn besser kennenzulernen. This is why I constantly spend a lot of times in the Gospels. Deshalb verbringe ich beständig viel Zeit in den Evangelien. Because in the Gospels you get to know God through Jesus Christ. Denn in den Evangelien lernst du Gott durch Jesus Christus kennen. Because my own picture and vision image of God was so distorted, Weil mein persönliches Gottesbild so verzerrt war, I experienced so little of abundant life. habe ich so wenig vom überschwänglichen Leben erfahren. The better I got to know him according to how he really is, Je besser ich Gott kennenlernte, wie er wirklich ist, the more I experienced this wonderful life in Jesus Christ. desto mehr erlebte ich dieses wunderbare Leben in Jesus Christus. I have experienced this in helping, trying to help a lot of other people. Während ich versuchte, anderen Menschen zu helfen, habe ich Folgendes erlebt. I've experienced that over and over again, people are trying to meditate in their hearts and kind of grab these truths in their hearts. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen immer wieder versuchten, in ihrem Herzen zu meditieren und irgendwie diese Wahrheiten in ihrem Herzen zu verankern. And then they keep coming back to me and say, Reinhard, it doesn't work. Und dann kamen sie immer wieder zu mir zurück und sagten, Reinhard, das klappt nicht. And I tell people, it does work. Und ich antwortete, doch, es funktioniert. I mean, I don't teach something I haven't first practiced and experienced. Ich lehre nichts, was ich nicht selbst praktiziert und erfahren habe. People, please believe me, it works. Leute, bitte glaubt mir, es funktioniert. But I realize these people are very sincere. They really can make it work. Aber ich merkte, dass diese Leute sehr aufrichtig waren und es wirklich nicht hinbekamen. So I remember I prayed about this, Lord, I want to help these people. How can I help them? Ich erinnere mich, dass ich darüber gebetet habe, Herr, ich möchte diesen Menschen helfen, wie kann ich ihnen helfen? That's when my eyes opened to this. Da gingen mir die Augen auf. They say, okay, I'm gonna do what Reinhard did. Sie sagen, okay, ich werde tun, was Reinhard getan hat. I believe that everything has been given unto me. Ich glaube, dass mir alles gegeben wurde. I'm going to write this truth on my heart. Ich werde mir diese Wahrheit auf mein Herz schreiben. I'm going to diligently believe that. Ich werde fleißig daran glauben. But then they don't see the result. Aber dann sehen sie kein Ergebnis. And then I finally discovered, schließlich habe ich herausgefunden, that they don't know God. Dass diese Leute Gott nicht kennen. So they are trying to convince their heart that everything has been given to them. Sie versuchen ihr Herz davon zu überzeugen, dass ihnen alles gegeben wurde. But they've never convinced their hearts about the character of God. Aber sie haben ihr Herz nie vom Charakter Gottes überzeugt. That's why the heart will not accept this truth, even though it is a truth. Deshalb akzeptiert ihr Herz diese Wahrheit nicht, obwohl das die Wahrheit ist. I want to encourage you, my dear friend. Ich möchte dich ermutigen, mein lieber Freund. All this was lavished upon us through the rich experience of knowing him. All das wurde uns durch die reiche Erfahrung, ihn zu kennen, geschenkt. The better you know him, the easier it will be for you to access everything he's given to you. Je besser du ihn kennst, desto leichter wird es dir fallen, auf alles zuzugreifen, was er dir gegeben hat. Because you can't fool your heart. Denn du kannst dein Herz nicht täuschen. So don't only try to meditate on the truth that everything has been given unto you. Versuche also nicht nur über die Wahrheit zu meditieren, dass dir alles gegeben wurde. Also meditate on the truth how wonderful he is and get to know him. Sondern auch darüber, wie wunderbar er ist und lerne ihn kennen. And you will see your experience will change. Dann wirst du sehen, dass sich deine Erfahrung ändern wird. See you tomorrow. Bis morgen.